Das britische Vorberatungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, die britische Songun-Politik-Studiengesellschaft, die britische Zuse-Ideologie-Studiengruppe und die britisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft veröffentlichten am 26. August eine gemeinsame Erklärung und gratulierten dem Zuse-Korea zum erfolgreichen Unterwassertestschießen der ballistischen Raketen vom strategischen U-Boot.